Haben wir so im Betreiben, also eine alte sogenannte Gulaschkanone, also sprich eine Feldküche der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Baujahr 1962, holzbetrieben, das Ganze also auch ein bisschen mit Romantik noch verbunden. So, wir kochen hier vor Ort Erbsensuppe, Kesselgulasch, im Grunde genommen also die klassischen Gerichte. Sowohl die Touristen als auch umliegende Bevölkerung nimmt das gerne an, weil es eben auch hier frisch gekocht wird, aus frischen Zutaten. Es gibt auch andere Feldküchenbetreiber, die das einfach nur eine Büchse warm machen, also nicht die Büchse, sondern den Inhalt. Ne? Ich denke mal, man schmeckt den Unterschied. Ja? Ich selbst kann nicht kochen, ich erwarte immer nur so, dass gekocht wird, dass es mir schmeckt, und meine Jungs machen das. Meine Jungs sind Männer, ausschließlich Männer, deswegen eben auch Männer-Nothilfeverein, die aus der Obdachlosigkeit kommen und alkoholkrank sind, mit einer einzigen Ausnahme. Unser Jüngster, 24 Jahre erst alt, ist also nicht alkoholkrank, hat andere Drogenerfahrungen, Suchterfahrungen. Ne? So, wir haben uns also als Wohngemeinschaft zusammengefunden. Zwei Leute betreue ich noch ambulant mit, die also nicht in der WG wohnen. Und ja, um das Ganze eben finanziell unabhängig zu gestalten, haben wir eine Weile überlegt, was kann man tun. Ja, so, und da ein ausgebildeter Koch dabei ist, der also auch heute mit ist, mit Großküchenerfahrung, mit Feldküchenerfahrung, auch unter anderem aus Kasachstan, lag es dann auf der Hand. Ne? So eine alte Gulaschkanone zu besorgen, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich also von einem türkischen Maschinenhändler aus der Nähe von Bremen dann bekommen habe über Internetkontakt, und der also auch aufgrund unseres Konzeptes so freundlich war, mir die zum Einkaufspreis dann durchzureichen.